Ja, ich weiß nicht, ob wir gleich Fragen dazu machen oder ob ich dann gleich weitermache. Man kann vielleicht zum Restlebenslauf nach 45 noch sagen, dass nicht diese Eigenheit immer auftauchte, nämlich stark aufzufallen und sich nicht an die Regeln zu halten. Wie ihr den Lebenslauf da auf dem Blatt entnehmen könnt, war er in der DDR am Anfang freudig begrüßt als junges KPD-Mitglied. Jawohl, Leipziger Universität aufbauen, Psychologie und so fort, fiel er auf, weil die damalige SPZ nämlich sehr stark auf den westlichen Wissenschaftsstandard orientiert war und unbedingt die Intelligenztests einführen wollte, die gerade in Amerika damals en vogue waren und frisch entwickelt. Und er sagte, ja, aber da kommen die Proletarier ja immer schlecht weg, wegen der bekannten Sprachgrenze, was man dann auch gemerkt hat. Bei Proletariern müsste man ja prüfen, wie sie ihre eigene Klassenlage einschätzen als Intelligenzmerkmal. Und das ist natürlich sofort als schwierig, unmöglich und so weiter erkannt worden, sodass er überhaupt in Unlage fiel. Dasselbe dann nach seiner Doktorarbeit war an sich ganz traditionell Rorschach-Text. Kriegt er eine Stelle im Schwererziehbarenheim, wird auch am Anfang sehr gelobt, dieser dummerweise den demokratischen Gedanken hat, aber die Älteren, also die 16- bis 18-Jährigen, die schaffen ja in so behüteten Werkstätten, da verdient man ja Geld. Jetzt lege ich mal die Konten frei, damit jeder weiß, was eigentlich verdient wird und damit die vielleicht auch was kriegen. Und in der damaligen Zeit waren Gespräche über Sex und über Geld am Mittagstisch gleich extrem. Das heißt, im selben Augenblick, wo er den Vorschlag gemacht hat, ist er rausgeflogen, hat dann nur Gelegenheitsjobs gehabt, bis er endlich den großen Gedanken fasste, wenn ich nicht im Kapitalismus leben kann, will ich vom Kapitalismus leben. Und einer der ersten war, der mit seiner Frau Erika zusammen so ein Wirtschaftsforschungsinstitut gegründet hat, wie man es heute bei Elnit und so hat, also so Umfragen, wie wirkt auf sie die Gestaltung des Citroën und so weiter. Das hat er drauf und treu an die 7 Jahre betrieben, hat bei der Gelegenheit das Geld verdient, um endlich nach seinem etwas mürrischen Psychologie-Doktor eine Lehrpsychoanalyse bei Mütterlich-Wohl in Heidelberg zu machen und dann als Psychologe weiterzumachen. Also das ist die sozusagen die Zwischenphase zwischen 45 und 65 ungefähr, die man dazu wissen muss.